Kapitel 7. Wir sind jetzt dran. Wenn Christus uns wirklich alles gegeben hat, was wir brauchen, um ein siegreiches Leben zu führen, wie können wir das dann erfahren? Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Tatsache, dass uns etwas gegeben wurde, und dem, was wir erfahren und genießen. Wir müssen unser religiöses Denken über Bord werfen, um vollkommen im vollbrachten Werk des Kreuzes zu leben. Je mehr ich den neuen Bund studiere, umso mehr erkenne ich, wie viele Schriftstellen wir durch die Brille des alten Bundes lesen. Lass mich dir ein einfaches Beispiel geben. Ich habe diesen Test in allen Gemeinden überall auf der Welt durchgeführt. Ich kann in beinahe jedem evangelikalen Treffen der Welt sein und die Menschen fragen, kennst du den Vers in Johannes 10,10, wo geschrieben steht, dass der Dieb nur kommt, um zu morden, zu stehlen und zu zerstören? Gewöhnlich bestätigt die gesamte Versammlung, dass sie diesen Vers kennen. Ich fahre dann fort zu fragen, wer der Dieb sei. Normalerweise wird jede einzelne Person ohne Ausnahme mir antworten, dass es der Teufel sei. Wenn ich dann aus voller Überzeugung sage, dass es nicht der Teufel sei, schauen die Menschen mich sehr verwirrt an. Der Teufel wird in diesem Zusammenhang nicht einmal erwähnt. Im griechischen Original wird klar, dass es nicht der Teufel ist. Ich weiß, ihr alle wollt, dass ich euch sage, wer der Dieb ist, aber das werde ich nicht tun. Du solltest das tun, was ich tat, nämlich die Bibel mit Hilfe des Heiligen Geistes durch die Brille des neuen Bundes studieren, dann findest du es heraus. Gott verschiebt die Verantwortung. In jener Nacht, als Gott mich aufweckte, um mir zu sagen, dass er keine Einschränkungen auf seine Kinder legt, hat er mich viele wunderbare Sachen gelehrt. Eine der Aussagen, die er machte, war, den ganzen Tag lang versuchen meine Kinder, mich zu überzeugen, dass ich ihnen Dinge geben soll, während ich den ganzen Tag lang versuche, sie davon zu überzeugen, dass ich ihnen bereits alles in Christus gegeben habe. Überall im Neuen Testament sehen wir, dass Gott die Verantwortung seinen Kindern überträgt. Bevor der neue Bund bestätigt wurde, war es Gottes Aufgabe, sein Volk zu segnen. Mit dem neuen Bund hat Gott ein für allemal seine sämtlichen Segnungen auf sein Volk übertragen. Es ist nun unsere Aufgabe, diese anzunehmen. Lass mich dir ein einfaches biblisches Beispiel geben. Menschen haben mich oft gebeten, ihnen meine Hände aufzulegen und für sie zu beten, weil sie genauso wie ich im prophetischen Dienst verwendet werden wollten. Ich gehe auf solche Bitten nicht ein, weil es ihnen nicht helfen würde. Stattdessen lehre ich sie liebevoll und geduldig die Wahrheit. Schau mal, was die Bibel ganz klar in 1. Korinther 14,31 aussagt. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Die Bibel sagt uns, dass jeder prophezeien kann, was bedeutet, dass Gott bereits die Entscheidung getroffen hat, dass du prophezeien kannst. Wenn du nicht daran gewöhnt bist, diese Gabe der Weissagung regelmäßig anzuwenden, dann suche die Lösung nicht bei Gott, sondern bei dir. Was du brauchst, ist einfach ein Verlangen nach dieser Gabe, wie uns in 1. Korinther 14,1 aufgezeigt wird. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Wenn du weiterhin erwartest, dass Gott die Dinge tut, die er bereits getan oder erklärt hat, dann legst du dir selbst Begrenzungen auf, die Gott dich niemals haben lassen wollte. Einfach ausgedrückt. Durch das vollendete Werk am Kreuz hat Gott uns alles gegeben, was wir brauchen, um seine Absichten zu erfüllen und ein fruchtbares Leben zu führen. Es liegt nun an uns, diese Dinge im Glauben zu ergreifen. Es hing nicht davon ab, was du getan hast, damit Gott dir all diese Gaben zuteilwerden ließ, er tat dies durch das vollbrachte Werk am Kreuz. Was von dir abhängt, ist jedoch all das, was er dir bereits gegeben hat, auch zu nehmen. Empfangen lernen. Die biblische Definition von Empfangen ist völlig anders als von Menschen allgemein angenommen. Wenn ich darüber predige, dann rufe ich gerne jemanden aus der Versammlung zu mir, um es zu demonstrieren. Ich sage einem Freiwilligen, er möge bitte nach vorne kommen, damit ich ihm $100 geben kann. Ich mache es klar verständlich, dass die einzige Bedingung, die ist, zu glauben, dass ich wirklich geben will, und sie es empfangen müssen. Dann bitte ich sie, mir durch ihre Körperbewegungen zu zeigen, dass sie willig und bereit sind, zu empfangen. Gewöhnlich stehen sie vor mir mit einem erwartungsvollen Ausdruck auf ihrem Gesicht und offenen Händen mit nach oben gewandten Handflächen. Ich nehme das Geld, zeige es ihnen und sage, hier ist es, sie bleiben mit geöffneten Händen vor mir stehen, aber ich kann mich an keinen erinnern, der das Geld nahm. Also stecke ich das Geld zurück in meine Tasche und sage, es tut mir leid, du kannst dich wieder setzen, sie schauen verdutzt, so als hätte ich sie betrogen. Ich hole mir dann eine andere Person, lege das Geld in ihre Hände und sage, lass uns nun die Rollen vertauschen. Du bist der Geber und ich der Empfänger, wenn sie das Geld vor mir hochhalten, schnappe ich es mir mit beiden Händen, verwahre es sicher und lasse es nicht mehr los. Dann sage ich ihnen, dass in der ursprünglichen Sprache des Neuen Testaments Empfangen bedeutet, etwas mit deinen Händen zu ergreifen. Es bedeutet nicht, mit einer religiösen Haltung zu warten, bis es in deine Hände fällt. Mit beiden Händen zu ergreifen ist die Haltung, mit der Christen ihr Leben führen sollten. Die religiöse Mentalität. Ich glaube, dass ich Gott leidenschaftlich und innig liebe, weil er mir seine tiefe Liebe für mich gezeigt hat. Ich lebe in einer einfachen, kindlichen und intimen Beziehung mit meinem Herrn. Während ich geistliche Kinder an verschiedenen Plätzen der Erde betreut habe, waren manche von ihnen schockiert, als sie meine Beziehung zum Herrn näher betrachteten. Ich achte Gott und lebe in Ehrfurcht vor ihm, aber ich weigere mich, eine religiöse Beziehung zu ihm zu haben, weil ich weiß, dass ihm das nicht gefällt. Es ist das religiöse Denken, das uns beibringt, dass die äußere Haltung wichtig ist, mit der wir vor Gott treten, wo doch in Wirklichkeit die Einstellung unseres Herzens zählt. Schon seit meiner Kindheit habe ich eine bestimmte Bibelstelle kostbar gefunden. Sie steht in Hebräer 4, 14 bis 16. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist in ähnlicher Weise, wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Die Bibel sagt uns, dass wir uns Gott kühn nähern sollen. Leider sagen einige Übersetzungen zuversichtlich, dessen Bedeutung nicht stark genug ist. Die Originalsprache drückt etwas Stärkeres aus als nur Zuversicht. Es bezeichnet eine feste Überzeugung ohne irgendwelche Angst. Religion sagt uns immer, dass wir mit einer Haltung der Gottesfürchtigkeit vor Gott kommen sollen. In Wirklichkeit möchte Gott, dass wir mit solcher Kühnheit vor seinem Thron stehen, dass wir furchtlos alles ergreifen, wofür Christus bezahlt hat. Ich glaube, das ist die Haltung, die dem Vater gefällt. Wir müssen aufhören, darauf zu warten, dass Gott uns immer wieder Dinge gibt, von denen er klar ausgedrückt hat, dass sie schon uns gehören. Wir müssen lernen, wie ich dir durch das Beispiel, wie man empfängt, zeigte, diese Dinge zu ergreifen und unser Leben in der Freiheit Christi zu genießen. Ich erinnere mich an die Zeit, als unsere Söhne 2 und 4 Jahre alt waren und Gott mir auftrug, meine Arbeit niederzulegen und mich völlig darauf zu konzentrieren, Gemeinden in Österreich zu gründen. Wir hatten gerade unsere 3. Gemeindegründung begonnen und die ersten beiden Gemeinden waren noch klein und unfähig, mir ein Gehalt zu zahlen. Wir hatten bereits Versammlungsgebäude für die 2 Gemeinden gemietet und arbeiteten unermüdlich an der Evangelisation von Menschen. Zuvor hatte ich in einem säkularen Bereich gearbeitet, gewöhnlich 60 Stunden die Woche, und habe viele zusätzliche Stunden den Gemeinden geschenkt. Als die Ansprüche im Dienst des Herrn größer wurden, hat Gott zuerst zu Debbie und dann zu mir gesprochen, dass es Zeit sei, die Arbeitsstelle aufzugeben und ihm dafür zu vertrauen, uns zu versorgen. Die nächsten 2 Jahre waren wunderbare Jahre, in denen wir vollkommen vom Herrn abhängig waren, uns zu versorgen, unzählige Wunder der Versorgung geschahen ständig. Es gab eine Zeit, in der 2 ehemalige Drogenabhängige mit unserer Familie lebten. Eines Morgens stand ich auf und die 9 Familienmitglieder standen in unserem Wohnzimmer und sagten zu mir, Reinhard, du hast uns gesagt, wir könnten mit dir leben und du würdest dich um uns kümmern, aber der Kühlschrank ist leer und es gibt kein Essen im Haus. Erinnere dich daran, dass ich dir zuvor gesagt hatte, dass der Bi und ich uns weigerten, Schulden zu machen. Unser Geld war weg und deswegen konnten wir keine Nahrungsmittel einkaufen. Ich holte das Paar, meine Frau und meine 2 kleinen Buben. Wir hielten uns im Wohnzimmer an der Hand und ich sagte etwas wie, Vater, ich danke dir, dass dein Wort klar ist, dass, du versprochen hast, immer für deine Kinder zu sorgen. Wir sind hungrig und brauchen Essen. Wir danken dir für Frühstück und glauben, dass es uns gehört. Als ich das sagte, hörte ich, wie draußen vor dem Haus eine Autotür geschlossen wurde. Ich sagte schnell Amen, ließ die Hände los und rannte die Treppe hinunter, um nach draußen zu gehen. Nirgendwo war ein Auto zu sehen, aber dafür eine sehr große Schachtel, bis zum Rand gefüllt mit Lebensmitteln. So ergreifen wir, was uns bereits unter Strich gegeben wurde. Wir danken ihm einfach dafür, was schon uns gehört, in vollkommener Zuversicht des Glaubens. Ein wichtiger Teil dessen, ohne Einschränkungen zu leben, ist es, unsere Identität fest in Christus verankert zu haben. In der Geschichte des verlorenen Sohnes, die den meisten Christen ja gut bekannt ist, sehen wir 3 Gesinnungen. Gewöhnlich bezieht man sich mit einer dieser 3 Haltungen auf Gott. Nur die richtige wird uns garantieren, dass wir freimütig das ergreifen können, was uns schon gehört. Die erste Gesinnung war die Mentalität eines Dieners, wie wir sie klar im älteren Bruder sehen. Als der jüngere Bruder nach Hause kam, nachdem er das gesamte Erbe des Vaters verschwendet hatte und der Vater ihm eine große Party schmiss und dem Sohn alles wieder gut machte, verweigerte der ältere Bruder seine Teilnahme an dem Fest. Der Grund für seinen Unmut war seine Dienermentalität, wie wir in Lukas 15,29 erkennen können. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten, und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Das war überhaupt nicht wahr, da der Vater ihm gesagt hatte, dass alles, was ihm gehörte, er ebenso hätte haben können. Er sah sich selbst als einen Diener, nicht als Sohn. Wenn du dich als Diener Gottes siehst und nicht als Geliebte, er, Tochter Sohn, wirst du immer Mangel haben, weil du dir nicht nimmst, was dir gehört. Die 2. Gesinnung ist die eines Weisen. Als der jüngere Sohn nach Hause kam, hat er ganz deutlich eine Waisenmentalität zur Schau gestellt, wie wir in Vers 21 sehen, der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Er betrachtete sich selbst als nicht mehr würdig, ein Sohn zu sein. Was ich in dieser Geschichte liebe, ist die Tatsache, dass der Vater seine Aussage ignorierte und ihn als Antwort darauf mit Liebe überschüttete. Die 3. Gesinnung ist die eines Sohnes. Endlich nimmt der Sohn die vollkommene Wiederherstellung an und konnte im Hause des Vaters als Sohn leben. Wenn ich meine Eltern in Österreich besuche, dann gehe ich in die Küche, öffne den Kühlschrank und bediene mich, obwohl ich sie vielleicht lange nicht besucht habe. Ich bin ein Sohn. Nur Söhne nehmen ihr Erbe unerschrocken ein.